In Teheran habe ich mit meinem Freundeskreis gesprochen. Einige von denen waren ganz in der Nähe von der Ort, wo der Demonstration für heute angesagt worden ist. Es gibt massive Präsenz von den Sicherheitskräften. Alle unterschiedlichen Sorten von Militär ist präsent auf den Straßen Teherans. Die Straßen sind verbarrikadiert und auch mit Tränengas und mit Wasserschläuchen. Die Menschen werden verprügelt und es ist noch nicht geschossen worden, aber man sagt, dass es jetzt schon ein paar Tote gibt. Es gibt aber auch weiterhin Informationssperre. Die ausländischen Journalisten, die im Iran sind, können nicht mehr richtig berichten. Auf den Internetseiten ist eine richtige Blockade. Es gab auch ein Gerücht, dass ein Bombenattentat auf dem Grab von Ayatollah Khomeini gab. Und es ist auf jeden Fall eine Situation, die sehr, sehr unstabil ist. Und die massive Präsenz von den Sicherheitskräften hat es auch nicht zugelassen, dass die Demonstranten zusammenkommen konnten. Deswegen sind die in kleinere paar tausend Gruppen und die sind aber alle umrundet worden von den Sicherheitskräften und die verprügeln die. Frau Foroha, sehen Sie jetzt die Hoffnungen der letzten Wochen schwinden? Und hatten Sie solche Hoffnungen? Haben Sie wirklich stark angenommen, es könnte zu einer Wende kommen im Iran? Alle haben gehofft. Das war eine so schöne, eigentlich Schamoffensive von Seiten der Zivilbevölkerung im Iran, die versucht hat, seine Wünsche, die Wunsch nach Selbstbestimmung mit so einer friedlichen Art, so charmant eigentlich, mit friedlichen, fröhlichen Bildern die Welt zu zeigen, auch die Machtinhaber im Iran zu zeigen. Und die hatten auf jeden Fall gehofft. Und ich habe auch gehofft, dass diese Bewegung in den Menschen etwas bringen kann, dass die Machthaber nicht so blind sind, wie die jetzt sich gezeigt haben. Sind Ihre Kollegen, die Künstler, die noch im Ja. Iran leben, eigentlich ungeteilt in ihren Meinungen zum alten Regime? Oder gibt es da diverse Auseinandersetzungen, Strömungen, Richtungen? Was ich beobachtet habe, ist, dass eine große Anzahl von den iranischen Kulturschaffenden hatten auch in einem öffentlichen Brief der Wahlwiederholung sich gewünscht und auch darum gebeten, dass die Sicherheitskräfte sich zurücknehmen und nicht gewalttätig gegen die Demonstranten vorangehen. Die kulturelle Szene im Iran hat sich in diesen Tagen eigentlich sehr aktiv gezeigt und hinter diesem Wunsch, dass die Stimmen gehört werden. Ich finde diesen Slogan, der die letzten Tage immer wieder wiederholt wurde, wo ist meine Stimme geblieben, eigentlich sehr schön. Und jetzt sind diese ganz friedliche Wunsch wird so massiv attackiert. Müssen Sie jetzt befürchten, dass die Freiheiten, die vielleicht, also ich denke jetzt auch an Sie und an die künstlerischen Freiheiten Ihrer Kollegen, die ja doch in den letzten Jahren hier und da mal aufgeschienen sind, dass das nun ganz vorbei sein könnte? Ich hoffe nicht. Man muss auch sagen, dass in Iran war keine Freiheit so in dem Sinne vorhanden. Das war die Wahlperiode. Die Wahlperiode haben aber auch die Menschen genutzt, um ihre Präsenz zu zeigen und das zu einer Bühne zu gestalten, die vielleicht viel weiter gegangen ist als die Wünsche unterschiedlicher Lager innerhalb des Systems. Aber ich denke, dass dieses Potenzial an Wünschen und Bemühungen nach Selbstbestimmung ist weiterhin vorhanden. Und ich hoffe, dass mit dieser massiven Attacke nicht vorbeigeht, sondern dass irgend andere Wege gefunden werden, dass man trotzdem weitermacht. Was meine Besorgnis jetzt ist, ist eigentlich die momentane Situation, dass diese Gewalt, das auf die Straßen Teheran passiert, nicht so eine große Masse annimmt wie damals Anfang der 80er. Ich war damals eine sehr junge Frau, noch nicht 20, und musste miterleben, wie Massenhinrichtungen stattgefunden haben, wie man tagtäglich mit den Verhaftungen konfrontiert war, und dann kam eine eisige Zeit der Repression, und ich hoffe, dass es nicht sich wiederholt. Und da denke ich mir, dass die Weltöffentlichkeit auch eine große Rolle jetzt spielen kann, mit erhöhtem Druck auf diesen Regime, dass diese Situation sich nicht wiederholt.